Erste Elisa ruft einen jungen Mann. Er soll nach Ramoth gehen. Zweiter suche dort Jehu. Geh mit ihm in ein Zimmer. Dritter gieße Öl auf seinen Kopf. Sag, du bist jetzt König. Vierter, der junge Mann ging nach Ramoth in Gilead. Fünfter, er sah die Anführer. Er sagte, ich habe eine Nachricht. Sechster, er goss Öl auf Jehus Kopf. Gott macht dich zum König. Siebter, du sollst die Familie von Ahab töten. Isabel war böse. Achter, die ganze Familie von Ahab muss sterben. Alle Männer sterben. Neunter, das Haus Ahab wird wie das Haus Jerobeam sein. Zehnte, Hunde fressen Isabel in Jezreel. Dann lief der Mann weg. Elfter, Jehu ging zu seinen Freunden. Sie fragten, ist alles gut? Zwölfter, Jehu sagte, Gott hat mich zum König gemacht. Dreizehnter, sie legten Kleider auf die Treppe. Jehu ist jetzt König. Vierzehnter, Jehu plante etwas gegen König Joram. Joram war im Krieg. Fünfzehnter, Joram war verletzt in Jezreel. Jehu wollte die Stadt schließen. Sechzehnter, Jehu fuhr nach Jezreel. Joram und Ahasja waren dort. Siebzehnter, ein Wächter sah Jehu kommen. Joram schickte einen Boten. Achtzehnter, der Bote fragte nach Frieden. Jehu sagte, fahr hinter mir. Neunzehnter, ein zweiter Bote kam. Jehu sagte wieder, fahr hinter mir. Zwanzigster, der Wächter sagte, der Mann fährt sehr schnell. Es ist Jehu. 21. Joram und Ahasja fuhren zu Jehu. Sie trafen ihn draußen. 22. Joram fragte nach Frieden. Jehu sagte, deine Mutter ist böse. 23. Joram wollte weglaufen. Er rief, es ist eine Falle. 24. Jehu schoss einen Pfeil. Der Pfeil traf Jorams Herz. Joram starb. 25. Jehu sagte, wirf ihn auf das Feld von Naboth. 26. Gott bestraft die Familie von Ahab auf diesem Feld. 27. Ahasja lief weg. Jehu sagte, tötet ihn auch. Ahasja starb. 28. Diener brachten ihn nach Jerusalem. Sie begruben ihn dort. 29. Ahasja wurde im 11. Jahr von Joram König. 30. Jehu kam nach Jezreel. Isabel schaute aus dem Fenster. 31. Isabel rief, kommst du in Frieden, du Mörder? 32. Jehu fragte, wer hilft mir? Zwei Diener schauten raus. 33. Jehu sagte, werft sie runter. Sie fiel aus dem Fenster. 34. Jehu aß und trank. Dann wollte er Isabel begraben lassen. 35. Die Männer fanden nur den Kopf, die Hände und Füße. 36. Jehu sagte, Gott hat das so gesagt. Hunde fressen Isabel. 37. Ihr Körper ist wie Dreck auf dem Feld.